Noch was Kurzes von Kurt Tucholsky zu Europa. Worauf man in Europa stolz ist. Dieser Erdteil ist stolz auf sich. Und er kann auch stolz auf sich sein. Man ist stolz in Europa. Deutscher zu sein, Franzose zu sein, Engländer zu sein. Kein Deutscher zu sein, kein Franzose zu sein und kein Engländer zu sein.